Nein. Nein, niemals. Ich... Sugar Tate, du weißt, das kann er vergessen. Nicht mit mir. Er wird dich dazu zwingen. Sugar Tate. Sag ihm, dass ich nicht mitmache, Sissy. Sag ihm, dass er mich nicht zwingen kann. Die wahrhaft coolen Killer. Nach dem Kriminalroman Heiße Nacht für kühle Killer von Chester Himes. Aus dem Amerikanischen von Alex Bischoff. Hörspielbearbeitung Martin Heindl. Hey, hey, du! Du bist der Kerl, der hinter meiner Alten her ist! Um Gottes Willen, nein! Hey, bleib stehen, du Penner! Das scheint mich hier mit irgendjemand zu verwechseln! Du sollst stehen bleiben! Nein! Warten Sie! Ich denk nicht dran! Vivian Harlem, Lieutenant Anderson. Ich möchte melden, dass ein Weißer von einem bewaffneten Farbigen durch die Lenox Avenue gejagt wird. Sunny hatte gekifft und war richtig breit. Hey, bleib stehen! Der große Weiße drängte sich zwischen zwei Wagen durch, als Sunny wieder auf ihn schoss. Der Weiße sprang unverletzt auf den Gehsteig und rannte von den geparkten Wagen gedeckt nach Süden. Sunny hinterher. Dann drück mal auf die Tube. Geht wohl nicht anders. Coffin Ed zog seinen Revolver aus dem Schulterhalfter und ließ die Trommel rotieren. Im Licht der Straßenlaternen glänzte der lange vernickelte Lauf. Spezialanfertigung, Kaliber 38. Lieutenant Anderson hat mich gestern Abend gefragt, warum wir uns nicht von diesen altmodischen Knarren trennen. Grave Digger lachte leise. Du hättest ihm sagen sollen, dass die Leute in Harlem nur dann Respekt vor einer Waffe haben, wenn sie einen langen, glänzenden Lauf hat. Die wollen sehen, womit auf sie geschossen wird. Oder es wenigstens hören. Ein Ungläubiger! An der Ecke der 122nd Street rannte der Weiße an einer Gruppe Araber vorbei. Alle diese Araber hatten dichte, grau durchzogene Bärte. Sie trugen hellgrüne Turbane, dunkle Brillen und knöchellange weiße Gewänder. Alle waren schwarz. Ein Ungläubiger! Ein Ungläubiger, schrie einer. In diesem Augenblick feuerte Sunny. Die orangefarbene Mündungsflamme zeigte sein verzerrtes Gesicht. Ein Zucken durchlief den Körper des Weißen. Dann sackte er zusammen, landete auf dem Pflaster und blieb reglos liegen. Sunny rannte mit rauchender Waffe zu ihm hin und stand in gleißendem Licht der Scheinwerfer. Er sah auf den Weißen hinunter, der mitten auf der Fahrbahn lag, und begann zu lachen. Er wedelte mit den Armen, sein ganzer Körper zuckte. Die Araber sahen ihn an und begannen ebenfalls zu lachen. Alle standen sie in dem grellen weißen Scheinwerferlicht, schwankten, schüttelten und bogen sich vor Lachen. Auseinander! Was geht los? Die Monster! Hey, Idiot, die können uns nichts anhaben! Ausrichten! Abzählen! Wo kommen die denn her? Ich übernehme ihn! Ich gebe dir Deckung! Ich hab gar nicht! Schnauze! Greift nach den Sternen! Sind ja gar keine Sterne da! Er ist nur ohnmächtig! Ich zähl bis drei! Zum Ersten! Zum Zweiten! Zum... Okay. Und jetzt haltet sie um! Oder einer von euch kann sich sofort neben den Toten legen. Der ist gar nicht tot, der ist nur ohnmächtig. Nur ein bisschen schütteln, dann ist er wieder da. Maul halten! Grave Digger schlug Sunny die Waffe aus der Hand. Dann beugte er sich über den Weißen. Er bemerkte einen dunklen Fleck im dichten grauen Haar. Ja, hat gar nichts abgekriegt. Vorsichtig tastete er danach. Ist von lauter Schiss umgefallen. Die Fingerspitzen, die er ins Scheinwerferlicht hielt, waren rot. Gut. Ist er tot? So tot, wie er nur sein kann. Ich war's nicht. Wie ist das passiert? Ich wollte ihm nur Angst machen. Der verrückte Säufer mit seinem Messer hat das Ganze angefangen. Da hinten im Dewdrop-In. Wer will uns Märchen erzählen? Wie kann ich denn wegen meiner Alten eifersüchtig sein? Ich hab ja gar keine. Was du nicht sagst. Boss, ich schwör... Halt die Klappe, du bist festgenommen. Wollen mal sehen, was diese echt coolen Moslems zu bieten haben. Abzählen, ihr Scheiß. Gelobt sei Allah. Mekka, Mekka, Mekka. Schluss mit dem Theater. Wir nehmen euch als Zeugen fest. Wer spricht das Gebet? Ich spreche das Gebet. Allah sei gepriesen. Halunken! Sachte, du kannst niemanden erschießen, nur weil er dich anfurzt. Da, du Monster! Einer der Araber hatte plötzlich eine Flasche in der Hand. Dufte süß. Corfin Ed sah das Blinken der Flasche, die spritzende Flüssigkeit und riss seinen Revolver hoch. Hey, das ist doch nur Parfum! In Corfin Eds Kopf rauschte das Blut so laut, dass er nichts hörte. Er hatte nur einen Gedanken. Ein Gangster namens Hank, der hat ihm Säure ins Gesicht geschleudert. Und jetzt wollte ihn wieder einen mit Säure bespritzen. Die Wut verwandelte sein zernarbtes Gesicht in eine Fratze. Das war doch nur... Verdammt, Ed! Lass die Waffe los! Die, die Araber ergriffen die Flucht. Bring ihn um! Sunny hinterher! Bring ihn um, Ed! Digga, gib mir die Waffe, Ed! Während die ermittelnden Detectives Grave Digger Jones und Coffin Ed Johnson neben der Leiche des Weißen miteinander rangen, folgten zwei der Araber Sunny. Sie liefen durch einen Hausflur in einen kleinen, von Mauern umschlossenen Hof. Der eine Araber warf Sunny eine Schlinge über den Kopf. Hey! Der andere zückte ein Messer und presste es ihm gegen die Rippen. Was soll das? Wenn du schreist, bist du ein toter Mann. Jetzt tauchte auch der Anführer der Araber auf. Schnell wegschaffen! Was ist hier passiert? Es kam zu einem Tumult und wir haben unseren Festgenommenen verloren. Wie sieht Ihr Mann denn aus? Ein Schwarzer, etwa 1,70 groß, zwischen 25 und 30. 140 bis 150 Pfund, schmales Gesicht, fliehendes Kinn. Trägt hellgrauen Hut, dunkelgrauen gestreiften Anzug, rote Krawatte, gelbe Schuhe und Handschuhe. Sergeant. Die kleinen porzellanblauen Augen des Sergeants wanderten von der Leiche des großen Weißen zur Leiche des bärtigen Arabers. Welchen von den beiden hat er umgebracht? Den Weißen. Alles klar. Den kriegen wir. Riegeln Sie die ganze Gegend hier ab. Wir suchen einen Zulu im Harlemskostüm mit Handschellen. Er hat einen Weißen ermordet. Wer hat den Araber erschossen? Das war ich. Haben Sie den Verdächtigen vernommen? Dazu sind wir nicht gekommen, Lieutenant. Wir wissen nur, dass der Mord im Anschluss an eine Schlägerei in Dewdrop Inn passiert ist. Das ist eine Kneipe ein Stück weiter oben. Dort ist es zu einer Messerstecherei gekommen. Ich habe selbst den Alarm gegeben. Als ich die Meldung bekam, war der Mann noch am Leben. Er war tot, als wir hier ankamen. Während Grave Digger und Coffin Head Lieutenant Anderson Bericht erstatteten, trafen ständig weitere Streifenwagen in der Lennox Avenue ein und spielen Polizisten aus wie zu einer Invasion. Aus einem der Wagen stieg der Polizeichef. Der Verdächtige stand mit einer Waffe in der Hand über dem Opfer. Ah ja? Namen, bitte. Namen, Chief. Das sind die Beamten, die den Verdächtigen festgenommen haben. Ed Johnson und Digger Jones. Wo ist der Mann? Er ist entkommen. Eine Jugendgang stand um die Leiche rum. Wir haben den Verdächtigen entwaffnet und ihm Handschellen angelegt. Als wir anfangen wollten, die Gang zu durchsuchen, kam es zu einem Tumult. Coffin Ed schoss einen Kerl nieder. Im Durcheinander ist der Verdächtige entkommen. Der Tote ist ein Araber? Das ist nur Verkleidung. Sie gehören zu einer Gang, die sich die Real Cool Muslims nennt. Tja, danke, Sergeant. Waren diese Moslems in die Tat verwickelt? Nein, nur Zeugen. Haben Sie die Mordwaffe? Hier, Lieutenant. Das wird eine höllische Arbeit, den Täter in diesen Slums zu finden. Wenn er mit dieser Waffe hier geschossen hat, ist er unschuldig. Das ist ein Schreckschussrevolver. In der Mauer des Hinterhofs war ein rostiges Eisentor. Marsch! Der Anführer der Gang schloss es mit einem Schlüssel auf, den er an einem Bund bei sich trug. Marsch! Los, mach schon! Pass gefälligst mit dem Messer auf! Hey! Pass du auf, wo du hinläufst! Ich bin verdammt nochmal gestolpert! Schnauze! Red wenig auf, Mann! Hier findet uns eh keiner. Wie sollst du mich anreden? Okay, Scheich. Glaubt ihr eigentlich, dass das Kaleb schwer erwischt hat? Keine Namen in Gegenwart des Gefangenen! Was wollt ihr, Witzbolde, eigentlich von mir? Wir verkaufen dich an die Juden. Mir könnt ihr nichts vormachen. Ihr seid keine Araber. Wir verstecken dich vor der Polizei. Ich hab nichts getan. Dann können wir dich ja wieder zu den Bullen bringen. Hey, langsam, langsam. Ich will ja nur wissen, was ihr mit mir vorhabt. Wir nehmen dich mit zu uns nach Haus. Im zweiten Hinterhof gab es keinen Ausgang. Mürbe Zementstufen führten in einen dunklen Keller. Schwaches gelbes Licht fiel aus einer offenen Tür. Ein Kranker lag in Unterhosen auf einem Stapel verdreckter Jutesäcke. Habt ihr was für den alten Bedai? Bleib liegen und gib Ruhe. Wer ist das denn? Die Araber begannen ihre Verkleidung und die falschen Bärte abzulegen. Unter den weißen Gewändern trugen sie T-Shirts und schwarze Hosen. Sie sahen aus wie Oberschüler. Der Scheich war ein großer gelber Bursche mit merkwürdigen gelben Augen und rötlichem Haar. Chuchu war klein und dick, mit einem flachen, lebhaften Gesicht. Inki war ein unauffälliger Junge mittlerer Größe. Sanft, unterwürfig und so schwarz wie Tinte. Wo hast du die Waffe? Fragte Chuchu. Ich hab sie Bones zugesteckt. Was soll er damit? Ach, halt's Maul. Was meinst du, wo Bones und die anderen hin sind, Scheich? Wenn sie vernünftig sind, nach Hause. Habt ihr was für den alten Bedai? Nein. Nicht mal einen kleinen Schluck? Halt dein Maul. Der Scheich hängte Sunny einen zerlumpten Militärmantel über die gefesselten Hände. Hey, was soll denn das jetzt hier? Jetzt kann keiner die Handschellen sehen. Los, kommt. Einer nach dem anderen stiegen sie eine brüchige Holztreppe hinauf und verschwanden durch eine Tür. Im Hausflur drängten sich Leute, die vor den Schüssen Schutz gesucht hatten. Zwei Polizisten blockierten den Eingang. Niemand beachtete Sunny und die drei Jugendlichen. Unbemerkt stiegen sie hinauf in die oberste Etage. Bist du es, Kalle? Ich bin's nur. Und Chuchu und Inki. Er ist in die Stadt gegangen, Granny. Auf einer Kegelbahn arbeiten. Kegel aufstellen. Mein Gott, immer geht das Kind nachts zur Arbeit. Ja, er wird schon nichts anstellen. Den da kenne ich nicht. Ist das auch ein Freund von Kaleb? Auf Kaleb brauchst du nicht warten, da kommt er spät. Was hast du gesagt? Kommt. Der Scheich schloss die Tür zum nächsten Zimmer auf. Es war das Zimmer, das er und Chuchu gemietet hatten. Ein Fenster führte auf die Feuertreppe, die vorne am Haus hinunterführte, auf die Lennox Avenue. Schaut euch das an! Auf der breiten Avenue standen dicht zusammengedrängte Streifenwagen, wie riesige rotäugige Ameisen um einen ungeheuren Ameisenhaufen. Was hältst du davon, Chuchu? 31 Wagen. Alle Feuertreppen rechts und links waren voller Schaulustiger, die auch sämtliche Fenster auf beiden Seiten der Straße belagerten. Die Bullen durchsuchen die Häuser. Was sollen wir mit dem Gefangenen machen? Ich bin kein Gefangener. Wir müssen ihm die Handschellen abfallen. Ich hab nichts gemacht. Die da unten sehen das anders. Die suchen dich. Hat er nur Platzpatronen geladen? Ist das wirklich wahr? Klar, das war ein Schreckschussrevolver. Die Bullen versuchen dir was anzuhängen, Mann. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Wie heißt du? Ezra Pickens. Aber die meisten nennen mich Sunny. Also gut, Sunny. Wer ist denn das? Psst! Wasser. Zu es. Hä? Hi. Oh, verdammt bloß, Sissy. Ich dachte, es wäre Bones mit der Waffe. Was hast du nur immer mit dieser Waffe? Was ist mit Bones und der Waffe? Welche Waffe? Halt die Klappe, es gibt keine Waffe. Was willst du, Sissy? Jemand hat gesagt, ein Araber wäre erschossen worden. Und ich hab gedacht, du wärst es, Scheich. Sag du's ihr. Sie ist dein Mädchen. Es ist Caleb. Caleb? Mein Gott, der arme kleine Caleb. Was hat er gemacht? Ich hab Coffin-Ed angefurzt. Das hast du nicht gemacht. Und ob ich das gemacht hab? Und was hat Caleb gemacht? Er hat das Monster mit Parfüm bespritzt. Das ist der Gruß der Moslems für Bullen. Aber Coffin-Ed hat gedacht, es ist Säure. Mein Gott. Wo ist Sugar Tit? Zu Hause? Erwartest du jemand? Ich? Nein. Wen soll ich erwarten? Du benimmst dich verdammt seltsam. Gaza. So ist's. Hi. Ich dachte, du hättest gesagt, dass Sugar Tit zu Hause ist, Sissy. Was willst du hier, Sugar Tit? Ein Moslem ist getötet worden. Und ich dachte, du wärst es. Ihr kleinen Nutten habt alle gedacht, dass ich es war? Es war dein Freund Caleb. Du bist gemein. Immer hackst du auf mir rum. Sag ihr, dass es stimmt, Sissy. Es ist wirklich Caleb. Caleb? Caleb! Scheich, du bist schuld, Scheich. Du hast ihn umbringen lassen, meinetwegen. Weil du mich nicht dazu bringen konntest, wozu du Sissy gezwungen hast. Das ist eine Lüge. Caleb! Sei still. Granny hört dich noch. Granny! Caleb ist tot. Der Scheich hat ihn umgebracht. Granny kann nichts hören. Wenn sie will, kann sie alles hören. Tach! Ruhe! Ich gehe zu ihm. Ich will wissen, wer ihn erschossen hat. Dein Alter hat ihn erschossen. Nein. Nein! Doch, dein Alter, das Monster, Coffin-Ed. Der tote Weiße wurde als Ulysses Galen aus New York City identifiziert. Er wohnt im Hotel Lexington. Er war Verkaufsleiter der King Cola Company. Wir wissen, dass er in den Hinterkopf getroffen wurde, und zwar von einem Schwarzen namens Sonny Pickens. Wir haben Pickens zum Killer gemacht, obwohl wir genau wissen, dass er nicht der Täter ist. Wir wissen überhaupt nichts. Jemand hat den Weißen erschossen, aber nicht mit Platzpatronen. Ja, dann finden Sie heraus, wer es war. Digger, Sie werden der Sache nachgehen. Okay. Wird gemacht, Chief. Sie nicht, Ed. Bin ich suspendiert? Für den Rest der Nacht. Kein Risiko. Greifen Sie hart durch. Aber legen Sie nicht noch mehr Jugendliche um. Sie gehen nach Hause, Ed. Ich fahre mit der U-Bahn. Ich habe es kommen sehen. Wenn es früher passiert wäre, hätte ich mit meiner Tochter ins Kino gehen können. Ich sehe sie so selten, dass ich sie kaum noch kenne. Ich bringe ihn um. Wen willst du umbringen? Meinen Vater. Dafür bringe ich ihn um. Das würde uns die Mühe ersparen. Wenn du so weiterredest, mache ich nicht mehr mit. Bei was? Bei den Moslems. Die einzige Möglichkeit, bei den Moslems auszusteigen, hat Caleb vorgeführt. Wie hat der Krawall angefangen, X-Mine? Krawall kann man es eigentlich nicht nennen. Da war nur ein Besoffener, der mit dem Messer auf den weißen Gast losging. Und was hatte er gegen den Weißen? Nichts, Chef. Was hat er gesagt, als er auf ihn losging? Sagte was davon, dass der Weiße hinter seinem Mädchen her ist. Hast du den Weißen gekannt? Er ist zwei- oder dreimal hier gewesen. Du musst mir schon mehr erzählen, Big Smiley. Versuchen Sie es bei Bucky. Warum bei Bucky? Habt ihr mal mit einem Zuhälter gesehen, der oft bei Bucky rumhängt? Name? Erinnere mich nicht, Chef. In Harlem ist ein Weißer erschossen worden. Und Harlem ist mein Revier. Ich nehme dich mit auf die Wache und lasse ein Dutzend weiße Polizisten auf dich los. Die werden dich bearbeiten, dass dir die schwarze Farbe abblättert. Reddy Belcher, ready. Ich hab die Handschellen auseinander, Scheich. Zeig her. Jetzt hab ich links und rechts ein Armband. Wer ist das eigentlich? Unser Gefangener. Ich bin kein Gefangener. Ja, sollen wir dich den Bullen ausliefern? Nein, verdammt, aber... Ja, Maul halten. Psst, Scheich. Was ist da draußen los? Da unten wimmelt es von Bullen. Wo sind sie jetzt? Überall. Aber gerade nehmen sie sich das Nachbarhaus vor. Höchste Zeit, dass wir den Gefangenen wegschaffen. Ach, ruhig, Blutdummkopf. Chuchu, sieh nach dem Dach. Gelobt sei Allah. Sunny, zieh Jacke und Hemd aus. Da, fang. Was soll ich mit dem Pullover? Zieh die Ärmel über die Handschellen und dann zieh den Mantel drüber. Es ist doch viel zu warm. Och, anziehen und Maul halten. Sunny zog den Mantel an. Der Scheich gab ihm ein paar Handschuhe. Dann holte er hinter dem Bett eine lange Bambusstange hervor und fing an, sie durchs Fenster zu schieben. Auf unserem Dach sind noch keine Bullen. Chuchu kam gerade rechtzeitig die Feuertreppe herunter, um die Stange in Empfang zu nehmen. Hoffentlich sind Sie nicht dienstlich hier, Digger. Ich bezahle dafür, dass dieses Lokal von der Polizei in Ruhe gelassen wird. Ich schaue mich nur um, Bucky. Die hohen Hocker am Tresen waren von einer bunt zusammengewürfelten Gesellschaft bevölkert. Ich schaue mich nur um. Ein großer, dunkelhaariger Weißer, zwei schlanke, junge Farbige, ein kleiner, untersetzter Weißer mit Bürstenhaarschnitt und zwei dunkelhäutige Frauen in weiß-seidenen Abendkleidern. Aber vielleicht finden Sie hier nicht, was Sie suchen. Ein Weißer ist in der Lennox Avenue erschossen worden. Was hat das mit uns zu tun? Der Mann war einer deiner Gäste. Er hieß Ulysses Gale. Wurde oft mit Reddy zusammengesehen. Reddy? Der kommt doch kaum jemals hierher. Ich habe gehört, er betreibt von hier aus seine Kuppelgeschäfte. Habt ihr das gehört? Da kommt ein Bulle rein und beschuldigt mich, dass ich Kupplenvorschub leiste. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, Detective. Der Weiße mit dem blonden Bürstenhaarschnitt. Sie sind doch Detective, oder? Heute Abend wurde in Harlem ein Weißer ermordet. Und Sie glauben, dass Sie den Mörder hier finden? Das Opfer wurde mit einem Zuhälter namens Reddy Belcher gesehen, der hier verkehrt. Oh, Reddy, den kenne ich. Aber der ist nur einer. Sie brauchen nichts zu sagen. Sie stehen unter Schutz. Gewiss. Genau das will dieser Officer. Uns alle schützen. Wenn Reddy einen Freier umgebracht hat, den er zu Reba geschickt hat, dann hat er den elektrischen Stuhl verdient. Halt's Maul, du Schlampe! Noch ein Wort, dann reicht's mir, Bucky. Und du, Schwesterchen, du gehst jetzt mit mir zu Reba. Reba? Kennt ihr jemanden, der Reba heißt? Hoch den Arsch. Es ist offen. Na, schließen Sie Ihre Tür nie ab, Oma? Nein, Sir. Ich hab nichts, was sich zu stehlen lohnt. Was wollen denn die ganzen weißen Polizisten bei mir? Wir suchen einen entflohenen Festgenommenen und eine Jugendgang. Sie nennen sich die Real Cool Muslims. Wir sind gottesfürchtige Christen. Es sind keine richtigen Muslims. Sie nennen sich nur so. Einer von ihnen heißt Sonny Pickens. Er hat einen Weißen erschossen. Einen Weißen? Was soll aus dieser bösen Welt noch werden? Wer wohnt sonst noch hier, Granny? Nur ich und mein Enkel Caleb, Sir. Und ich vermiete ein Zimmer an zwei junge Burschen. Dieser Enkel. Ja, es kann auch mein Großenkel sein, ja. Ja, also Großenkel. Wo ist der jetzt? Bei der Arbeit. Wo? Auf einer Kegelbahn in der Stadt. Und Ihre Mieter? Die sind in ihrem Zimmer. Sie haben Besuch. Was für Besuch? Mädchen. Aha. Wer ist da? Polizei! Muss ich wirklich mit, Süße? Ich kann dir genauso gut sagen, wo Reba ist. Genau darauf warte ich. Sie wohnt in den Knickerbocker Apartments, Nummer 660. Wer ist sie? Was soll sie schon sein? Puffmutter. Das habe ich nicht gemeint. Sie ist die Puffmutter, die Captain Murphy seine Deals vermittelt hat. ehe er wegen der Schmiergelder ins Gefängnis gesperrt wurde. Es ist 10 Jahre her und damals hieß sie Schieber. Ja, sie hat ihren Namen geändert. Nach der Schießerei damals. Die erwischte ihren Nigger mit irgendeiner kleinen Nutte und jagte ihn nackt aus dem Fenster im 3. Stock. Warum habt ihr die Tür abgeschlossen? Wir wollten nicht gestört werden. Sissy und Sugar Tit saßen auf dem Bett und blätterten in einer Illustrierten. Chuchu stand am Fenster und schaute auf die Straße. Ihr glaubt wohl, ihr könnt uns in die Irre führen. Wo ist das Araberkostüm? Sehe ich aus wie ein Araber. Wie nennt man dich? Mohammed? Man nennt mich bei meinem Namen. Samson Hires. Du bist einer von diesen Moslems. Ich bin kein Moslem. Ich bin Kannibale. Wie heißt der Halunke am Fenster? Fragen Sie ihn doch selbst. Wenn ich eine Frage stelle, will ich eine Antwort. Filzen. Jawohl, Sergeant. Hey! Halt still! Und was für ein Moslem bist du? Bin kein Moslem, Boss. Bin Christ. Ich heiße Justice Broom. Kennst du diese Moslems? Nee, Boss, ich kenne keine Moslems in Harlem. Das ist eine Bande. Jeder hier kennt die. Alle außer mir, Boss. Ach! Wo habt ihr diese Mädchen aufgegabelt? Die sind von selbst gekommen. Sie sehen so verdammt unschuldig aus, dass es schon fast strafbar ist. Steht mal auf, ihr Hübschen. Wie heißt du? Cicerata Hamilton. Wo wohnst du, Cicerata? Bei meiner Tante und meinem Onkel. Mr. und Mrs. Dunbar, 7th Avenue 2707. So, so. Und wie heißt du? Evelyn Johnson. Wo wohnst du, Eve? In Jamaika bei meinen Eltern. Mr. und Mrs. Edward Johnson. Jamaika? Queens, Sergeant. Ach, Queens. Weit weg von zu Hause. Ich bleib bei Cicerata über Nacht. Wie lange seid ihr beide schon hier? Ungefähr eine halbe Stunde. Habt ihr die Schießerei gesehen? Sie war schon vorbei, als wir herkamen. Ihr wisst also nicht, ob die Burschen den ganzen Abend hier waren. Sie waren hier, als wir kamen. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Wo ist Caleb? Oben. Auf dem Dach bei seinen Tauben. Seine Großmutter hat gesagt, dass er auf einer Kegelbahn arbeitet. Das haben wir ihr nur gesagt, damit sie sich keine Sorgen macht. Sie hat es nicht gern, wenn er abends zu den Tauben aufs Dach geht. Die Täubchen sehe ich mir mal an. Wer ist da? Digger. Komm rein. Wo können wir reden? In der Küche. Sag, wie viel? Das reicht. Schenk dir auch was ein. Ich trinke nicht mehr, seit ich Sam umgebracht habe. Wann hast du Galen das letzte Mal gesehen? Den großen Weißen? Es ist schon 3 oder 4 Monate her. Warum? Ich lasse ihn nicht mehr rein. Weshalb? Ich führe dieses Haus für meine Gäste. Wenn ich einen reichen Weißen nicht mehr reinlasse, habe ich gute Gründe. Und wenn ich meine anderen weißen Kunden behalten will, halte ich die Klappe. Der Mann wurde heute Abend auf der Lenox Avenue erschossen. Ich habe es im Radio gehört. Ich versuche herauszufinden, wer es war. Im Radio hieß es, der Mörder ist ein gewisser Sonny Pickens. Man kann nicht alles glauben, was im Radio kommt. Wo ist eigentlich dein Partner? Coffin Ed? Im Radio meinten sie, er hätte einen erschossen. Er wurde suspendiert. Lass es nicht an mir aus, Digger. Ich will nur wissen, warum du den Weißen rausgeschmissen hast. Du kannst mit Reddy sprechen. Reddy Belcher. Er weiß Bescheid. Bring mich zu ihm. Namens Reddy. Was willst du, Digger? Nenn mich nicht Digger, Arschloch. Nicht hier, Digger. Bitte. Ich will hier kein Blut. Gehen wir, Reddy. Auf dem Dach brannte eine Lampe. Weiches, schräg einfallendes Licht bildete eine milchige Wand in der Dunkelheit. Der Sergeant tauchte wie eine Tiefseeschildkröte über der hellen Dachkante auf. Mit einem Blick nahm es Sunny wahr, der hemmungslos mit einer Bambusstange nach einem Schwarm Tauben schlug. Inky stand da wie eine aus schwarzem Papier geschnittene Silhouette und starrte ins Nichts. Was zum Teufel machst du da? Meinen Tauben das Fliegen beibringen. Ist das ein Witz? Nein, Sir. Am Tag können sie es, aber nachts... Fliegen Tauben nachts nicht? Nein, Sir. Er kann sprechen. Wie heißt du, junger Freund? Ich werde Inky genannt. Hey, Sunny! Weg mit der Stange da! Sprechen Sie mit mir, Boss? Ja, ich spreche mit dir, Sunny. Ich heiße nicht Sunny. Ich heiße Caleb. Warum hast du diesen dicken Mantel an? Weil mir kalt ist. Na gut, ihr Halunken, macht, dass ihr runterkommt. Sissy und Sugartit hockten wieder nebeneinander auf dem Bett. Chuchu saß auf dem Stuhl. Der Scheich stand breitbeinig mitten im Zimmer und blickte den Sergeant herausfordernd an. Die beiden Polizisten lehnten mit dem Hintern an der Tischkante und machten gelangweilte Gesichter. Ach, was zum Teufel sollen wir mit denen anfangen? Nehmen wir sie doch alle fest. Vielleicht ist es wirklich das Beste. Wollen Sie die auch festnehmen? Sie ist Coffinets Tochter. Was? Was war das mit Coffinet? Evelyn ist seine Tochter. Du bist die Tochter von Detective Ed Johnson? Ja, sag's ihnen. Ja, ich bin die Tochter von Coffinet. Das lässt sich leicht nachprüfen. Ed und Digger sind unten. Digger, ja. Ed wurde suspendiert. Hast du einen Ausweis, Evelyn? Hier. Weiß dein Vater, dass du hier bist? Natürlich. Ihr Vater weiß nichts. Sie hat gesagt, dass sie mich besucht. Weiß deine Familie, dass du hier bist? Nein. Sissy und ich, ja? Wir sind verlobt. Ihr Mädchen könnt mitkommen. Wir können ihn so nicht allein lassen. Sie haben mich gar nicht gefragt, was Sie wissen wollen. Gehört einer dieser Wagen Galen? Nein, Sir. Er hat einen grünen Cadillac Coupé de Ville. Einsteigen. Red endlich. Worüber? Über den großen Weißen. Wer hat ihn umgebracht? Eine Menge Leute hätten ihn umgebracht. Wenn sie gewusst hätten, dass... Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Er war pervers. Er war was? Er hat sie ausgepeitscht. Huren? Eigentlich nicht. Am liebsten hatte er kleine, farbige Schulmädchen. Wo fand er die? Er gabelte sie auf der Straße auf. Wo hat er sie hingebracht? Zu Reba. Wie hat er sie dazu gebracht, dass sie mitmachen? Was mitmachen? Dass sie sich auspeitschen lassen. Er zahlte $100. Wohin ist er mit den Mädchen gegangen, nachdem Reba ihn vor die Tür gesetzt hat? Weiß ich nicht. Kennst du irgendein Mädchen beim Namen? Nein, Sir. Woher weißt du dann, dass es Schulmädchen waren? Er hat's mir gesagt. Was wolltest du mit ihm im Dewdrop Inn? Er suchte ein Mädchen, das er kannte. Wieso kannte er sie? Er sagte, er hätte einmal ihre Freundin Sissy ausgepeitscht. Du hast doch gesagt, du weißt keinen Namen. Die hatte ich vergessen, Boss. So. Sissy. Mit der ist er einmal zu Reba gekommen. Was hat er genau gesagt? Er sagte, Sissys Freund, ein Typ, den sie Scheich nennen, hat es arrangiert. Galen wollte, dass dieser Scheich es auch mit der anderen arrangiert. Aber das hat er nicht geschafft. Und die andere, die ihr gesucht habt, wie heißt die? Galen nannte sie Sugartit. Sugartit. Wo hast du sie gefunden? Wir haben sie nicht gefunden. Kennt deine Nutte die beiden, Sissy und Sugartit? Nein, Sir, mein Mädchen ist eine Professionelle. Das sind nur so Flittchen. Galen hat gesagt... Die beiden gehören zu einer Gang. Wie heißt die Bande? Er sagte, sie nennen sich Real Cool Muslims. Er fand das komisch. Du hast vorhin gesagt, dass ihn eine Menge Leute hätte umbringen können. Ich habe nur an die Väter der Mädchen gedacht. Den von Sissy oder einen anderen. Wer ist Sugartits Vater? Woher soll ich das wissen, Boss? Warum schwitzt du eigentlich so? Weil ich nervös bin. Du stinkst vor Angst. Ist doch normal, Boss. Sie haben den großen Revolver. Du weißt, wer Ihr Vater ist. Nein, Sir, ich schwöre. Ist er ein Politiker? Boss. Ein Lotterieunternehmer? Ich schwöre, Boss. Wenn ich herausfinde, dass du gelogen hast, schlage ich dich tot. Mich haben die sogar am Sack ins Schwitzen gebracht. Ich hab doch gesagt, dass wir die schaffen. Die haben wir richtig verarscht. Tut es weh? Ich bin der Scheich, Mann. Scheich? Sugar Tit und ich, wir müssen gehen. Hey, ihr könnt jetzt nicht gehen, wir müssen feiern. Wir haben nichts zum Feiern. Natürlich, idiotische Bullen. Steig rauf aufs Dach und hol die Stange. Wer, ich? Ja, dann eben Sunny. Ich hab genug vom Dach. Du bist jetzt ein Moslem, ich befehle es dir im Namen Allahs. Ich will kein Moslem sein. Dann bist du noch immer unser Gefangener. Geh du die Stange holen, Inki. Da drin habe ich 5 Joints versteckt. Warum ich? Oh, verdammt, dann geh ihm doch ich. Nein, Inki geht. Er war schon mal oben und wird den Bullen nicht auffallen. Der Wagen war so auffällig wie ein Feuerwehrauto. Galens grüner Cadillac parkte unter einer Straßenlaterne in der 130th Street. Im Handschuhfach fand Grave Digger eine kleine Viehpeitsche und einen Umschlag mit Fotos. Es waren Bilder nackter, farbiger Mädchen. Jedes Foto enthüllte eine andere Technik des Sadisten. Kennst du eine von denen? Nein, Sir, kenne ich nicht. Lass dich nicht von mir bei einer Lüge erwischen, Reddy. Los, Baby, zieh dich aus. Komm schon, Sugar Tit. Scheiß auf den Mist, den dein Alter gemacht hat. Ne? Zeig uns was. Sugar Tit stand auf, öffnete den Reißverschluss ihres Rocks und begann mit einem langsamen Striptease. Hör auf! Geh lieber nach Hause. Lass Sugar Tit in Ruhe. Sie wird den Scheich unterhalten. Wenn sie Gaffinets Tochter ist, solltest du sie gehen lassen. Chuchu, geh in die Küche und hol Grannys Wäscheleine. Chuchu ging grinsend raus. In der Küche saß Granny und sah ihn böse an. Kümmer dich nicht um mich. Wir wollen nur die Wäsche aufhängen. Granny zuckte mit keiner Wimper. Granny schläft mit offenen Augen. Grave Digger stieß Reddy vor sich her ins Dewdrop-In. In einer der Nischen saßen 4 Schülerinnen. Beim Anblick der Peitsche in Grave Diggers Hand zuckten die Mädchen zusammen. Du hast mir was verschwiegen, Big Smiley. Das passt mir nicht. Kann mich nicht erinnern, Chef. Du hast gesagt, du weißt nicht, wen Galen hier suchte. Haben Sie mich das gefragt? Am Tatort grübelten Lieutenant Anderson und der Chief über der vermeintlichen Tatwaffe, die der Sergeant gefunden hatte. Eine aus einer gewöhnlichen Spielzeugpistole gebastelte einschüssige SIP-Pistole. Die Toten waren in die Leichenhalle gebracht worden. Zurückgeblieben waren nur die Kreideumrisse auf dem Pflaster der Lennox Avenue. Ich habe das Dewdrop-In geschlossen. Grave Digger schob Big Smiley und Reddy Belcher in Handschellen vor sich her. Ich hab den schmierigen Barmann gleich mitgebracht. Der andere heißt Reddy Belcher und ist der dreckigste Zuhälter, den ich kenne. Was haben Sie über Galen rausgefunden? Dass er pervers war. Mir ist scheißegal, was er war. Wer hat ihn umgebracht? Ich habe eine Vermutung. Ja, dann vermuten Sie. Galen griff farbige Schulmädchen auf und brachte sie in einen Puff. Haben Sie den ebenfalls geschlossen? Ich suche den Mörder. Grave Digger zog die kleine Viehpeitsche aus der Tasche. Damit hat er sie ausgepeitscht. Haben Sie eine Liste, Mädchen? Darauf komme ich noch. Dann kommen Sie endlich drauf. Die Puffmutter, eine Frau namens Reba. Früher nannte sie sich Shiva. Das ist die Frau, die damals Captain Murphy belastet hat. Diesmal kommt sie uns nicht durch. Diese Reba hat Galen Hausverbot erteilt. Deshalb traf er sich mit den Mädchen im Dewdrop-In. Er hat den Barmann bestochen, damit er die Mädchen dort im Keller auspeitschen konnte. Galen lernte ein Mädchen namens Sissy kennen. Sie ist die Freundin eines Burschen, der Scheich genannt wird. Und der ist der Anführer der Real Cool Moslems. Der Scheich hat ihm Sissy verkauft. Dann wollte Galen ihre Freundin Sugar Tit haben, aber der Scheich konnte Sugar Tit nicht dazu überreden. Gehen suchte nach ihr. Ich glaube, dass ihr ihretwegen umgebracht wurde. Aber von wem? Das ist die große Preisfrage. Wo ist dieser Sugar-Tit? Die Muslim-Gang treibt sich irgendwo hier rum. Der Barmann hier glaubt, sie könnte in der Wohnung eines Burschen sein, der einen Taubenschlag hat. Ich habe die Wohnung durchsucht. Sie haben was? In der Wohnung waren mehrere Burschen. Der mit den Tauben heißt Kaleb. Er wohnt bei seiner Großmutter. Die anderen sind Untermieter. Warum haben Sie die Typen nicht festgenommen? Ich fand nichts, um sie mit der Moslem-Gang oder dem entkommenen Verdächtigen in Verbindung zu bringen. Sie hatten zwei Mädchen da. Wie hießen die Mädchen? Eine wurde Sissy Ratta genannt und... Das muss Sissy sein. Die andere war Sugar Tit und einer der Burschen war der Scheich, Big Smiley. Wie sieht der Scheich aus? Fleckiges, fahles Pferdegesicht. Gelbe Katzenaugen. Das ist er. Setzen Sie Ihren fetten Hintern in Bewegung. Ja, aber die andere Kleine, also Sugar Tit, ist Coffinettes Tochter. Was? Sie hatte einen dieser Polizeiausweise, die Sie selbst unterschrieben haben, Chief. Und ich dachte... Einen Augenblick, Sergeant. Ja, aber... Coffinettes Tochter. Coffinettes Tochter. Die andere Kleine. Die andere Kleine. Also Sugar Tit. Ja, aber... Coffinettes Tochter. Reggie Belcher sank mit verdrehten Augen in sich zusammen. Auf der pockennarbigen Stirn hatte eine weiße Platzwunde, die noch nicht angefangen hatte zu bluten. Big Smiley, der mit einer Handschelle an ihn gekettet war, wich zurück. Verflucht doch mal, er bringt ihn um! Helft gefälligst! Lass mich los! Hospital, schaff die beiden ins Schnee! Die Weiz über den Schädel! Wir müssen ihn bändigen! Wo zum Teufel ist eigentlich mein Chauffeur? Plötzlich tauchte Coffin Ed auf. Was ist denn hier los, Digga? Niemand hat ihn kommen sehen, denn er hatte seinen Wagen weiter unten an der Straße geparkt. Was zum Teufel geht hier vor, Digga? Ich bin's, Ed. Lass ihn los. Ja, wieder abgekühlt, Digga. Ich hab nur schnell mal den Kopf verloren. Du also auch, Partner? Ja. Geben Sie mir meine Waffe, Lieutenant? Hast du schon was rausbekommen? Was wollen Sie, Ed? Ihrem Freund helfen, ein paar Leute zusammenzuschlagen? Danke, Lieutenant. Sie haben mir befohlen, hart vorzugehen, Chief. Aber nicht vor meinen Augen. Ist unser Revier, wenn es Ihnen nicht passt, wie wir den Fall bearbeiten, warum lösen Sie uns dann nicht ab? Sie sind schon abgelöst, Ed. Warum zum Teufel sind Sie überhaupt hier? Eine private Angelegenheit. Meine Tochter ist nicht nach Hause gekommen. Ich mache mir Sorgen. Sie wird bald zu Hause sein, Ed. Ich hoffe. Wobei, sie ruft sonst immer ihre Mutter an, wenn sie länger fortbleibt. Während du sie suchst, ist sie wahrscheinlich schon nach Hause gekommen. Digga, ganz recht, Ed. Fahren Sie nach Hause. Ihrer Tochter wird nichts passieren. Ja, da kommt endlich der Krankenwagen. Ich werde noch mal zu Hause anrufen. Nimm dich zusammen, Digga. Pass auf, dass du nicht auch suspendiert wirst. Das war's. Es fielen keine weiteren Schüsse mehr. Beinahe ebenso schnell, wie die Schüsse gefallen waren, gingen die Lichter aus, bis nur noch ein einziges Fenster hoch oben in dem dunklen Block erleuchtet blieb. Das Fenster ging auf und eine groteske Silhouette erschien auf der Feuertreppe. Es war Chuchu. Für einen Augenblick wankte er in einer makabren Pantomime hin und her und fiel dann langsam über das Geländer. Er drehte sich mehrmals in der Luft. Flucht noch mal! Worauf wartet ihr? Sie nicht, Ed. Sie sind nicht im Einsatz. Licht auf das Haus. Ein Polizist kletterte durch das erleuchtete Fenster. Ed, ich muss dir was sagen. Was ist los? Was ist da oben los? Deine Tochter ist da oben. Nein. Doch. Aber der Anführer der Moslembande! Ein Typ, der sich Sorge, der ist hinüber. Dieser Scheiß hat einen Gemieter in seine Gewalt gebracht und hat sich mit ihr hinten in der Küche eingeschlossen. Er sagt, sie ist die Tochter von Coffinet. Was soll ich tun? Hat er Petersens Waffe noch? Ja, Sir, aber die ist jetzt leer. Gut, bleiben Sie am Platz. Wir holen Petersen über die Feuertreppe runter. Ich komm hoch und schau, was los ist. Ed, Sie bleiben hier. Nur wenn Sie mich erschießen. Sie bleiben unten, Ed. Nur wenn Sie mich erschießen. Anderson, Digger, kommen Sie. Lassen Sie ihn mitkommen. Ich sollte auch mitkommen. Ich kenne die Wohnung. Verdammt nochmal! Wer führt hier eigentlich das Kommando? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Also gut. Kommen Sie, Ed. Hier ist der Chief. Komm raus und ergib dich. Hä, hey, woher soll ich wissen, dass du der Chief bist? Wenn du die Tür aufmachst, wirst du sehen. Ja, von mir aus. Du bist der Chief, aber ich bin der Scheich. Lenken Sie ihn ab, flüsterte Coffin Ed und deutete mit seiner Waffe nach oben. Ich klettere aufs Dach. Hä? Was wollen Sie da oben? Verdammt. Hey, wer ist bei dir? Grave Digger deutete auf den Sergeant und Lieutenant Anderson. Der Revierleutnant und ein Sergeant. Wo ist Grave Digger? Er kommt gleich. Er schickt die anderen fort. Woran willst du erkennen, dass sie fort sind, wenn du Angst hast, nachzusehen? Ist mir scheißegal. Jetzt hör mal zu, der Polizist, den du angeschossen hast, ist nur leicht verletzt. Das gibt höchstens 5 Jahre. Du wirst mir eine Anklage wegen Menschenraub anhängen. Weil ich deinen Häftling geschnappt habe. Den wollen wir nicht mehr. Er hat mit einem Schreckschussrevolver geschossen. Er hat den Weißen also nicht umgebracht? Nein. Du bist wohl ein besonders smarter Bulle, was? Du bist so schlau, dass ich Coffinets Tochter gleich den Hals abschneide. Reizen Sie nicht, Chief, bitte. Er bringt mich um. Mund halten. Jetzt spiel dich nicht so auf. Na, mich täuschst du nicht. Als ihr festgestellt habt, dass der Nigger mit Platzpatronen geschossen hat, da war ja wohl klar, dass ich's war. Wovon redet der Kerl? Galen. Galen! Willst du mir weismachen, dass du Galen erschossen hast? Ja, ich hab Galen umgelegt. Du hattest mit ihm eine Rechnung offen. Ich hab nichts gegen ihn gehabt. Warum hast du ihn dann erschossen? Ich wollte meine neue Sipp-Pistole ausprobieren. Du gottverdammte kleine Ratte. Ich hab den Arsch vorbeilaufen sehen. Da hab ich einfach auf ihn gezielt, um zu sehen, wie meine neue Pistole schießt. Was soll man mit sowas wie dir anfangen? Hey, du sollst nicht länger versuchen, mich für dumm zu verkaufen. Was verlangst du? Ist Grave Digger schon da? Ja, jetzt ist er hier. Eve, ich bin's, Digger Jones. Ja, antworte ihm. Ja, hallo, Mr. Jones. Ist Sissy bei euch in der Küche? Nein, nur Granny und die schläft. Wo ist Sissy? Sie und Inky sind im Vorderzimmer, das auf die Lennox Avenue rausgeht. Hat er dir was getan? Halt die Klappe! Mr. Jones, tun Sie, was er sagt! Keine Angst, Kind. Wir machen, was er sagt. Die Straße muss geräumt werden. Die Polizeisperren werden aufgelöst. Was zum Teufel? Wird geschehen. Ich will, dass auch das Haus geräumt wird. Ganz geräumt. Okay. Dann will ich, dass ein Krankenwagen vor die Haustür gefahren wird. Was sonst noch? Ist die Freiheitsstatue zum Geleit? Reizen Sie ihn nicht. Er ist halbes über beide Ohren. Wir geben dir freien Abzug. Wenn du dem Mädchen nichts tust, du hast 5 Minuten Zeit rauszukommen. Ich will, dass Grave Digger reinkommt und seine Waffe hier auf den Tisch legt. Du bist wohl verrückt. Glaubst du, dass ich dir eine Waffe in die Finger gebe? Hey, sonst bringe ich sie sofort um. Du bekommst meinen Revolver. Sie sind hiermit suspendiert, Digger. Ich übernehme keine Verantwortung für Ihre Spielchen. Alles klar, Chief. Was soll ich tun, Scheich? Du stellst dich draußen vor die Tür und hältst den Revolver am Lauf. Wenn ich die Tür aufmache, kommst du so in die Küche, dass ich den Griff zuerst sehe. Dann gehst du geradeaus weiter und legst den Revolver auf den Tisch. Ja, verstanden? Verstanden. Die anderen sollen nach unten. Lieutenant Anderson und der Sergeant sahen den Chief an. Von mir aus, Digger. Es ist Ihr Spiel. Los, Männer! Wenn ich die Tür auf. Granny saß aufrecht in ihrem Schaukelstuhl. Den Revolver am Laufen. Ihre Hände hielten die Armlehnung fast. Kommst und ihre alten, milchigen Augen standen weit offen. Sie starrte Grave Digger mit heftigster Missbilligung an. Dreh den Revolver so, dass ich ihn sehen kann, sagte der Scheich hinter der Tür. Los, geh weiter! Grave Digger bewegte sich langsam durch den Raum. Als er den Küchentisch erreichte, warf er einen Blick auf das kleine Fenster zum Hof. Für einen Augenblick sah es so aus, als würde Grave Digger lächeln. Dann legte er den Revolver auf die andere Seite des Küchentisches. Da! Er hob die Hände über den Kopf und wandte sich langsam vom Tisch ab, der hinteren Wand zu. Er stand so, dass der Scheich entweder an ihm vorbei oder um den Tisch herumgehen musste, um an den Revolver zu kommen. Der Scheich stieß die Tür mit dem Fuß zu und packte Sugartits Pferdeschwanz fest mit der linken Hand. In der rechten hatte er das Messer. Dann zog er ihren Kopf scharf zurück, sodass sich ihr schlanker brauner Hals unter der Klinge des Messers straff spannte. Der Scheich hielt seinen Blick auf Grave Diggers Rücken geheftet, während er sich langsam dem Tisch näherte. Für einen Augenblick sah es aus, als würde Grave Digger lächeln. Coffin Ed hing kopfüber vom Dach herab. Nur Kopf und Schultern waren im Küchenfenster sichtbar. Dort hing er seit 20 Minuten und wartete, dass der Scheich in sein Blickfeld trat. Er zielte sorgfältig auf eine Stelle, unmittelbar über dem linken Ohr. Irgendein sechster Sinn veranlasste den Scheich, genau in dem Augenblick, als Coffin Ed abdrückte, den Kopf herumzureißen. Ein drittes Auge, klein, schwarz und blicklos, erschien auf der Stirn. Genau zwischen seinen überraschten gelben Katzenaugen. Das war verdammt riskant. Was ist in unserem Beruf nicht riskant? So groß war das Risiko gar nicht. Wenn man sie in den Kopf schießt, setzen die Reflexe aus. Bring Eve nach Hause. Ist wohl das Beste. Nicht zu glauben. Er hat die ganze Zeit nur an einem Draht gehangen, den er um den Fuß geschlungen hatte. Wie hat er nur die Schmerzen ausgehalten? Wenn es Ihre Tochter gewesen wäre, hätten Sie das auch ausgehalten. Vergessen Sie das mit der Suspendierung. Wer jetzt, Chief? Ich? Oder ich? Alles klar, wir räumen hier auf. Der Fall ist geklärt. Seht euch das an. Trotz all dem Krach schläft Granny immer noch. Ja, und nichts wird sie je wieder aufwecken, Sergeant. Sie ist tot. Polizei, Leute, wir tun das denn aus. Wer war es, Sissy? Wer hat Galen erschossen? Der Scheich hat ihn umgebracht. Wir wissen, dass der Scheich ihn nicht umgebracht hat. Die Hülse einer Patrone vom Kaliber 22 steckte im Lauf der Pistole, die bei Bones gefunden wurde. In Galens Schädel steckte ein Geschoss vom Kaliber 32. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sissy, du hast sehr viel Glück gehabt. Du bist mit einem Mord davon gekommen. Ich weiß nicht. Coffin Ed ist mein bester Freund. Und seine Tochter Eve ist deine beste Freundin. Also sollten auch wir beide Freunde sein. Und als Freund sage ich dir, dass deine Waffe verschwinden muss. Ich habe sie in einen Gully geworfen. Das genügt nicht. Warum hast du überhaupt auf Galen geschossen? Es war wegen Sugartit. Evelyn Johnson. Galen war die ganze Zeit hinter ihr her und ich hatte Angst, er könnte sie rumkriegen und mit ihr machen, was er mit mir gemacht hat. Es war also alles genau geplant? Ich wollte ihn erschießen. Mit der Waffe von meinem Onkel. Ich habe Galen gesagt, dass Sugartit und ich mit ihm ins Dew Drop hingehen. Das stimmt aber nicht. Dann bin ich zur Lennox Avenue, um mich mit Galen zu treffen. Als ich dort ankam, sah ich ihn durch die Straßen laufen und Sunny, der mit dem Revolver hinter ihm herjagte. Kanntest du Sunny? Nein. Es sah so aus, als ob halb Harlem hinter ihm her war. Ich mischte mich unter die Leute und als ich ihn einholte, sah ich, dass Sunny wieder auf ihn schoss. Und da habe ich auch geschossen. Alle haben nur auf Sunny geachtet. Wusstest du da, dass der Scheich auch auf Galen geschossen hat? Nein, nein, aber als ich gesehen habe, wie die Moslems zu Galens Leiche rannten, bekam ich Angst, dass einer von ihnen mich gesehen hat. Der Scheich wusste also nicht, dass außer Sunny auch noch du auf Galen geschossen hast. Nein, zumindest nicht von mir. Hast du irgendetwas davon weitererzählt? Nein, Sir. Gut. Das behalten wir ganz für uns. Sozusagen als unser privates Geheimnis. Einverstanden? Die wahrhaft coolen Killer. Nach dem Kriminalroman Heiße Nacht für kühle Killer von Chester Himes. Aus dem Amerikanischen von Alex Bischoff. Es sprachen Erzähler Martin Semmelrogge, Coffin Ed, Engelbert von Nordhausen, Grave Digger, Udo Schenk, Polizeichef Rüdiger Vogler, Sunny Ferdinand Dörfler, Scheich Martin Bross, Sissy Linda Olsanski, Sugar Tit Effi Rabsilber sowie Donald Arthur, Sascha X, Thomas Leubel, Michael Stange, Andreas Tobias und viele andere. Ton und Technik Johanna Fegert und Regine Schneider. Regieassistenz Nicole Paulsen. Komposition Carsten Meyer. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Südwestrundfunk 2010. Dramaturgie Uta Maria Heim.